Yeah, guck mal, Zeiten ändern sich, dich und deine Sicht. Und selbst den kleinen Jungen, der fast daran zerbricht, dass seine Mutter auf den Knien verprügelt wird von ihm, weil der Alkohol ihn zwingt, die Zügel anzuziehen. Und es bessert sich nichts, wie ein Messer zersticht er die Familie. Er lässt sie im Stich, um ohne Vater aufzuwachsen, musst du hart sein. Er war ein Kämpfer, und zwar seit Tag 1. Er wollte kein Mitleid und auch kein Mitgefühl. Jetzt schau ihm in die Augen, denn nur ein Blick genügt. Und du siehst Hass, Schmerz und du siehst Leid pur. Und seine Jahre vergehen wie auf einer scheiß Uhr. Er scheißt auf Up and Downs, es gab nur Tiefen, keine Höhen. Sein Leben war ungenießbar und nicht schön. Mein Leben war ungenießbar und nicht schön. Aber scheiß drauf, ich hab mich längst an diesen Scheiß gewöhnt. Es geht, Zeiten ändern dich, Junge, ob du willst oder nicht. Glaub mir, das hier ist kein Film. Du kriegst im Leben nichts geschenkt, also denk an mich, wenn ich dir sag, Zeiten ändern sich. Zeiten ändern dich, Junge, ob du willst oder nicht. Glaub mir, das hier ist kein Film. Du kriegst im Leben nichts geschenkt, also denk an mich, wenn ich dir sag, Zeiten ändern sich. Stopp, weiter, ich hatte kein Ziel, denn ohne Job war's einfach nicht leicht in Berlin. Denn wenn jeder dir erzählt, dass aus dir nichts wird, kann passieren, dass aus dir nichts wird. Ich wusste schon von klein auf, sie reden, dann scheiß drauf, ein Stift, ein Papier. Und ich nehm diese Lines auf ein Mic und ne Mehrspur war das, was ich hatte. Nach 2 Jahren hielt ich sie, krass, meine Platte. Das, was ich mache und das, was ich getan hab, war nötig. Wer kann mir erzählen, man kann arm sein und fröhlich. Geld bestimmt ein Ich, Geld bestimmt ein Sitz. Wo du gerade bist und wen du gerade fickst. Ich hab diese Welt geschaffen für mich. Wie das geht, schreib einfach über Nacht einen Hit und verlasse dich nicht auf die anderen, sie kennen das nicht. Guck in den Spiegel, Zeiten ändern dich. Zeiten ändern dich, Junge, ob du willst oder nicht. Glaub mir, das hier ist kein Film. Du kriegst im Leben nichts geschenkt, also denk an mich, wenn ich dir sag, Zeiten ändern sich. Zeiten ändern dich, Junge, ob du willst oder nicht, glaub mir, das hier ist kein Film. Du kriegst im Leben nichts geschenkt, also denk an mich, wenn ich dir sag, Zeiten ändern sich. Mir tut so vieles heute unfassbar leid. Ich musste mich verändern, um was zu sein. Ich wollte, dass Mama stolz auf mich ist, heute ist sie stolz. Zeiten ändern dich und mir tut so vieles heute unfassbar leid. Ich musste mich verändern, um was zu sein. Ich wollte, dass Mama stolz auf mich ist, heute ist sie stolz. Zeiten ändern dich und es geht. Zeiten ändern dich, Junge, ob du willst oder nicht. Glaub mir, das hier ist kein Film. Du kriegst im Leben nichts geschenkt, also denk an mich, wenn ich dir sag, Zeiten ändern sich. Zeiten ändern dich, Junge, ob du willst oder nicht. Glaub mir, das hier ist kein Film. Du kriegst im Leben nichts geschenkt, also denk an mich, wenn ich dir sag, Zeiten ändern sich.